Kundgabe 5805. Empfangen durch Bertha Dudder am 14.11.1953. Gebet um Kraft und Gnade. Versäumet es nicht, zu bitten um Gnade und Kraft, denn ein solches Gebet beweiset euren Willen zur geistigen Vollendung. Es ist das Eingeständnis eurer Schwäche und Unvollkommenheit, denn ihr fordert das an, was euch mangelt, was euch aber uneingeschränkt zur Verfügung steht. Nur kann ich euch nicht die Gnadenkraft zuführen, wider euren Willen, um euch nicht unfrei zu machen und also jegliche Vollendung zu verhindern. So wie ihr euch dessen bewusst seid, dass ihr ohne meine Hilfe nicht zur Höhe gelanget, so wie ihr also mich anerkennet als euren Herrn und Gott, dem alles möglich ist, und ihr euch nun eures Kindesverhältnisses zu mir erinnert, dass ihr mich als Vater bittet um Hilfe, sind nun auch die Voraussetzungen gegeben, die euch Gnaden im Übermaß sichern. Und dann steiget ihr unwiderlegbar zur Höhe. Ihr vermöget nichts aus eigener Kraft, und ihr seid kraftlos durch eigene Schuld, durch euren einstigen Abfall von mir. Doch meine Liebe zu euch ist so tief, dass ich über eure Schuld hinwegsehe, dass ich euch ohne euren Verdienst Gnadengeschenke zuwenden möchte, die jedoch annahmewillige Herzen bedingen. Und durch euer Gebet um Gnade und Kraft bekundet ihr eure Annahmewilligkeit. Und ihr könnet nun ungemessen empfangen. Wohl leite ich euch, auch ohne euer Gebet, Gnadengaben zu. Doch wirksam können sie nur werden an euch, wenn ihr euch öffnet, wenn ihr mich nicht zurückweiset, so ich euch entgegentrete, in welcher Art es auch sei. Denn euer ganzes Erdenleben ist eine Kette von Liebesbeweisen meinerseits, von Geschehnissen, Lenkungen und Hinweisen auf mich, die alle als Gnaden gewertet werden müssten und die dann an euch sich erfolgreich auswirken, wenn ihr euch von ihnen beeindrucken lasset, wenn ihr meine Hand darin erkennet, die über einen jeden von euch gebreitet ist und euch erfassen will, so ihr nur eure Augen mir zuwendet und also auch meine Hand ergreifet, die euch zur Höhe zieht. Und ihr tut das sicher, wenn ihr nur immer nach meiner Gnade verlanget, weil ich euch dann bedenken kann und bedenken werde, so dass ihr unfehlbar euer Ziel erreichet. Versäumet darum nicht, euch und alles, was ihr beginnet, mir und meiner Gnade zu empfehlen, dass es euch zum Segen gereiche. Lasset mich euer Anfang und euer Ende sein, euer ständiger Ratgeber und Begleiter. Lasset mich euer Gott und Vater sein, der mächtig ist und weise und voller Liebe euch zugetan und darum euch stets geben wird, was ihr in Demut erbittet. Amen.